14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem. Ich ging mit Barnabas und Titus. Ich ging, weil Gott es mir zeigte. Ich sprach mit den Leitern über das Evangelium. Ich predige es den Nichtjuden. Ich wollte wissen, ob meine Arbeit gut war. Titus war ein Grieche. Niemand zwang ihn zur Beschneidung. Aber es gab falsche Brüder. Sie kamen heimlich herein. Sie wollten unsere Freiheit in Christus Jesus wegnehmen. Sie wollten uns zu Sklaven machen. Wir gaben ihnen nicht nach. Wir wollten die Wahrheit des Evangeliums für euch bewahren. Die wichtigen Leute sagten mir nichts Neues. Gott sieht nicht auf die Person. Es ist egal, wer sie waren. Sie sahen, dass Gott mir das Evangelium für die Nichtjuden gab. Petrus hatte es für die Juden. Gott half Petrus bei den Juden. Gott half auch mir bei den Nichtjuden. 9. Jakobus, Kephas und Johannes waren wichtige Leiter. Sie sahen Gottes Gnade in mir. Sie gaben Barnabas und mir die Hand. Wir sollten zu den Nichtjuden gehen. Sie gingen zu den Juden. 10. Wir sollten nur an die armen Menschen denken. Ich habe das auch getan. 11. Später kam Kephas nach Antiochia. Ich widersprach ihm offen. Er hatte etwas falsch gemacht. 12. Vorher aß er mit den Nichtjuden. Dann kamen Leute von Jakobus. Kephas zog sich zurück. Er trennte sich von den Nichtjuden. Er hatte Angst vor den Juden. 13. Die anderen Juden taten dasselbe. Sie waren nicht ehrlich. Sogar Barnabas machte mit. 14. Ich sah, dass sie nicht nach der Wahrheit lebten. Ich sagte zu Kephas vor allen, du bist ein Jude. Du lebst wie ein Nichtjude. Warum zwingst du nicht Juden, wie Juden zu leben? 15. Wir sind von Geburt Juden. Wir sind keine Sünder, die als Nichtjuden geboren sind. 16. Wir wissen, Menschen werden nicht durch Gesetze gut vor Gott. Sie werden nur durch den Glauben an Jesus Christus gut. Darum glauben auch wir an Jesus Christus. So werden wir durch den Glauben gut vor Gott. Gesetze können uns nicht gut machen. 17. Wir wollen durch Christus gut vor Gott sein. Aber wenn wir dann noch Sünder sind, hilft Christus der Sünde? Nein, das ist nicht so. 18. Wenn ich das Gesetz wieder aufbaue, das ich zerstört habe, dann bin ich ein Übertreter. 19. Ich bin für das Gesetz gestorben. So kann ich für Gott leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. 20. Ich lebe nicht mehr selbst, Christus lebt in mir. Ich lebe jetzt im Glauben an Gottes Sohn. Er hat mich geliebt. Er gab sein Leben für mich. 21. Ich lehne Gottes Gnade nicht ab. Wenn wir durch Gesetze gut werden könnten, dann starb Christus umsonst.